Bei Bacik, in dessen riesiger Villa. Mhm. Dort ist sogar eine private Schwimmhalle angebaut. Hui. Ja, Dimenivski prahlt damit, dass er jeden Tag stundenlang schwimmt, auch jetzt im Winter. Endete für TKKG der Unterricht 2 Stunden früher. Denn die Grippewelle, unter der zurzeit viele litten, hatte auch vor den Lehrern der Internatsschule nicht Halt gemacht. Natürlich wurde die unverhoffte Freizeit sofort ausgefüllt, denn Gabi benötigte Geleitschutz, wie Tim augenzwinkernd behauptete. Seine Freundin wurde nämlich in der Cento-Bank erwartet, wo sie sich bei Herrn Krupp, einem Schalterbeamten, melden sollte. Der Grund dafür war das berühmte Glück im Unglück. Eine türkische Putzfrau hatte Frau Glockners Ohrring gefunden, den wertvollen Diamantohrring, den sie verloren hatte, als sie von dem Bankräuber gepackt wurde. Gabi sollte nun einen Briefumschlag mit hochbemessenem Finderlohn übergeben und den Ohrring abholen. Dieser Werttransport in beiden Richtungen erfordere Geleitschutz, fand Tim. Als TKKG die Bank betraten, entdeckten sie den Kneipenwirt Manny Bense. Er stand vor dem Schalter, an dem Herr Krupp arbeitete, der gerade ein Telefonat beendete. Nein, Herr Giermies, von diesen Aktien warte ich hier.